an einen Zauber gefühlt, kehrt man voll Sehnsucht wieder. Addio Venezia, das der schönen Frauen, leb wohl, o Bella Marie, unser Glück vergess ich nie. Allein tu ich mit ihr in der Gondel vor Venedigs Helena, sprach er wohl zu mir von der Liebe, die das Herz so selig macht. Addio, Venezia, hat er tausend Lieder. Wenn man einen Zauber gefühlt, kehrt man voll Sehnsucht wieder. Mund und es flüstern die Wellen, ein Gondellied voll Poesie. Das ist Venedigs betörendste Melodie. Leise Gitarren begleiten die Liebenden auf ihren nächtlichen Tag. Das ist der Klang, wie mein Herz sich so tief erfahrt. Und an der Tag schön wie in alten Zeiten, deinen Zauber gefühlt.